Du lebst im Riesenhäusermeer. In Jeans und Jugs läufst du umher. Musik im Ohr, die Luft ist heiß. Du musst heraus um jeden Preis. Du bist geboren für die City, für laute Straßen und Graffiti. Es locken dich die Leuchtreklamen, es scheint, sie rufen deinen Namen. Du bist ein Großstadtjunge, Großstadtjunge, du lebst für die Nacht. Du bist ein Großstadtjunge, schau, was diese Nacht zu bieten hat. Tausend Lichter und Träume, du willst keinen versäumen. Du bist ein Großstadtjunge, du. Du ziehst durch Kneipen, Clubs und Bars. Dir machen Drinks und Bässe Spaß. Und der Neonlichterschein. Im Spotlight bist du nie allein. Du flirtest gerne ohne Ende. Und deine Blicke sprechen Bände. Liegst manches Mal in fremden Kissen mit einem süßen Leckerbissen. Du bist ein Großstadtjunge, Großstadtjunge, du lebst für die Nacht. Du bist ein Großstadtjunge, schau.